keep it real, so you wanna hang out. Going to the club, so you let it hang out. G's in the crib, so you know they bang out. Sucker ass niggas get left on the couch. Look, that's if I say I don't like that switch, so take him away. Can't you see I'm the baddest shit? Even superwomen couldn't put her hands on this. All the homies in the club keep watching. To the right when I come through rocking. Hardcore girls keep it locking. Steady bugging me at the door, keep rocking. Watch out when I come through banking. To the right when I come through rocking. Hardcore girls keep it locking. Steady bugging me at the door, keep knocking. Hardcore girls, ha ha ha. Hardcore girls, ha ha. Shit, who knows what I want, I gotta change your mind. Now my mind wander off in different range of time. Sometimes you can catch you playing petty cake game. No need to tell me so, cause I know I got game. Rockin' so hard, people callin' my name. Almost known when I run for doing serious things. I'm a really nice girl, you know. We should take a little trip to Baltimore. All the homies in the club keep watching. Move to the right when I come through rockin'. Hardcore girls keep it lockin'. Steady buggin' me at the door, keep knockin'. Watch out when I come through bangin'. Move to the right when I come through rockin'. Hardcore girls keep it lockin'. Steady buggin' me at the door. Hallo auf FSK auf 93,0 oder im Livestream. Wir sind Jeremia und Caro vom studentischen Milieu und wir senden heute den Mitschnitt der Veranstaltung Allein schon Geschlechterverhältnisse, die die Rapidas bei uns in der Teestube veranstaltet haben. Die Teestube, dazu sollte man vielleicht auch ein paar Worte verlieren, gerade weil wir ja auch hoffen, euch überzeugen zu können, uns dort zu besuchen oder vielleicht sogar Schichten zu übernehmen, Veranstaltungen dort zu machen oder ähnliches. Die Teestube ist der ehemals größte Hörsaal des Pferdestalls, also des Gebäudes für Sozialwissenschaften an der Universität Hamburg, und wurde vor etwa 20 Jahren von den Studierenden umgenutzt und besetzt und ist seitdem ein selbstverwaltetes Café mit täglichem Schichtbetrieb und eben auch manchmal Veranstaltungen oder sogar der unsrigen Veranstaltungsreihe. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und weil das als ein linker Raum immer ein Raum ist, der natürlich auch umkämpft ist. Und so begab es sich zur Fußball-WM der Männer, bei der es am Campus überall zum schwarz-rot-goldenen Fadenmeer kam und eben auch Leute mit den Utensilien in die Teestube wollten, andere das auf keinen Fall wollten, dass das passiert. Und aus der Diskussion entstand die erste Veranstaltung Allein schon Deutschland, nach deren gefühlten Erfolg wir uns entschieden, das als Veranstaltungsreihe zu grundlegenden Begriffen der Kritik fortzusetzen. Seitdem haben wir einen Vortrag über Männerbünde, einen über Antisemitismus und eben jetzt den über Geschlechterverhältnisse veranstaltet. Folgen werden noch einer über Critical Whiteness und dann wahrscheinlich eine Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie. Dann sagt Caro doch am besten mal was zu der Veranstaltung, die wir gerade bewerben. Ja, hallo auch von mir. Jetzt machen wir also schon ungefähr ein Jahr lang allein schon Veranstaltungen und jetzt steht wieder eine WM ins Haus, also wieder schwarz-rot-goldene Flaggen vielleicht überall. Die Frauen-WM im eigenen Land, wie es immer so schön heißt. Und wir haben uns stattdessen aber lieber mit Feminismus beschäftigt, nämlich am 16.05. Denn so sehr jetzt alle die Frauen abfeiern, ist es doch eher rüder Sexismus, der sich in den Zeitungen und überall findet, weil Feminismus ist als Wort in Deutschland eher ein Schimpfwort. Er ist umkämpft und er wird eben, wie gesagt, mit Naserümpfen oder Spott bedacht, wenn man ihn erwähnt. Und überall scheint es aus feministischer Sicht eher bergab zu gehen. Die Ziele der ersten und zweiten Frauenbewegung sind so mit Gender Mainstreaming und Frauenquote mehr oder weniger in den Institutionen angelangt. Und jetzt gäbe es eben neue Ziele zu formulieren, auch im Anschluss an die dritte Frauenbewegung, die es seit Anfang der 90er gibt. Die hat allerdings Deutschland nie in dem Maße erreicht, wie das in den USA beispielsweise der Fall war. Seit seinen Anfängen kritisiert der Feminismus das Geschlechterverhältnis. Das wird auch in diesem Vortrag Thema sein. Und in Deutschland sind seit dem legendären Tomatenwürfen von Sigrid Rügers auf dem STS-Delegiertenkongress 1968 eben 40 Jahre seit dem Anfang der zweiten Frauenbewegung ins Land gegangen. Und damit gab es seitdem veränderte Positionen, harte Kämpfe um die Deutungshoheit des Begriffes und wandelnde Theoriemodelle, um die jeweiligen Verfasstheit der Gesellschaft in den Griff zu kriegen. So sprechen die einen von Patriarchat, an anderen Ecken geht es um die heterosexuelle Matrix und in unseren Vorlesungen oder in Büchern über Feminismus hören und lesen wir etwas von Cyborgs. Das war natürlich Grund genug für uns, auch mit allein schon und unserer ersten Veranstaltung dieses Semesters einmal eben uns die Geschlechterverhältnisse vorzunehmen und eben auch zu fragen, wo man an diese Theorien anknüpfen kann und wie es weitergehen könnte. Ja, wie gesagt, hatten wir uns zur Unterstützung die Rapidas aus Hamburg eingeladen und die haben uns an dem Abend durch die Geschichte der Frauenbewegung geführt. Und haben sich eben auch verändernden Konzepten zu Geschlecht, Sexualität und feministischer Politik zugewandt. Ja, und da werden wir jetzt mal direkt reinhören. Der Vortrag ist wie folgt strukturiert, das wird auch nochmal gesagt. Erst geht es geschichtlich um die erste und zweite Frauenbewegung und dann wird sich dem Queerfeminismus zugewandt. This chick is a sick individual. Hey, this is Pharrell, and you're listening to Sick Girl. Thank you. Sau. Wir sind die Rapidas, eine feministische Gruppe aus Hamburg, queer-feministische Gruppe aus Hamburg, ja. Ja, wir haben für euch einen kleinen Vortrag vorbereitet. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsproduktion von uns allen. Der Vortrag wird circa eine Stunde dauern. Wir bitten euch, Fragen im Anschluss zu stellen und also auch Verständnisfragen lieber zu notieren, weil das sonst ja leicht auch Verständnisfragen dann in Diskussionen entgleiten und das wollen wir möglichst vermeiden, da der Vortrag eben schon eine Stunde dauert. Und wir dann im Anschluss gerne mit euch diskutieren. Ja, ansonsten, Büchertisch wurde ja schon gesagt, sonst haben wir da noch so eine Zeitleiste aufgehängt, da könnt ihr auch gerne vielleicht im Anschluss nochmal einen Blick drauf werfen, so ein bisschen so zur zusätzlichen Illustration zum Thema Geschlechterverhältnis. Ja, soweit, dann fangen wir mal an. Ich werde erst noch mal einleitende Worte sagen und das Thema. Soll ich abonnieren? Nee, geht alles gut. Okay. Wie ist Frau definiert? Wie ist Weiblichkeit gefühlt? Gibt es biologisch bestimmte Körper oder ist nicht alles Diskurs? Sprache. Wie hat sich das Verhältnis der Geschlechter historisch entwickelt? Warum vermag die heterosexuelle Matrix so viel? Warum können wir Differenzen ohne Kategorisierung nicht sehen? Was sind das bloß für versponnene Körper? Wie zirkuliert ein Begehren zwischen ihnen? Alles Fragen, die ihre Berechtigung haben. Alles Fragen, die auf die Konstruktion der Geschlechterverhältnisse abzielen. Heute Abend allerdings werden sie in den Hintergrund treten. Was aber geschieht nämlich in unserem alltäglichen Leben? Welche gesellschaftlichen Machtverhältnisse bestimmen unsere Handlungen und freien Entscheidungen? Schnell sticht dann in die Augen, dass es alle gefochtenen Kämpfe um Rechte und Freiräume für Frauen nicht zu vollem Erfolg geführt haben. Wie viel ich auch über die Konstruktion von Geschlecht nachgedacht habe, werde ich im Alltagsleben als Frau adressiert und behandelt. Und das geschieht nicht ohne verschiedenste Formen von Diskriminierung und Einengung, im kleineren und im größeren Rahmen. Auf welchen Wegen kann ich zum Beispiel im Dunkeln joggen? Warum erhalte ich weniger Lohn als Männer für gleiche Arbeit? Welche Arbeit steht Frauen überhaupt offen? Warum gibt es immer noch so viele Hausarbeiterinnen und Sozialarbeiterinnen? Als Frau werde ich doch noch und immer wieder auf die klassisch weiblichen Fähigkeiten reduziert, auch wenn heute von einer Feminisierung der Arbeit die Rede ist. Gemeint wird damit grob zweierlei: die tendenzielle Auflösung fester Arbeitsverhältnisse zum einen und die Einforderung eben jener klassisch weiblichen Tugenden wie Kommunikationsstärke und Blick auf die Gemeinschaft. Welches Gewicht aber hat das Wort von Frauen im öffentlichen Raum? Ganz zu schweigen von körperlicher Gewalt gegen Frauen. Diese Streitpunkte sind nicht neu, im Gegenteil sehr alt. Diese Streitpunkte sind auch nicht verschwunden unter einer weitgehend rechtlichen Gleichstellung. Und Streit kann nur geführt werden, wenn ich die Eingriffe in meinen Alltag als Angriff verstehe und nicht mich wegducke, weil doch Frau gar keine Kategorie mehr ist und sein kann nach all den Dekonstruktionen. Wir, die Rapidas, sehen die Notwendigkeit, die Angriffe zu parieren. Daher beziehen wir uns auf die schon geführten Kämpfe und verstehen unsere Politik als feministische. Die feministischen Bewegungen in den letzten 220 Jahren haben in unterschiedlichen historischen Gesellschaftsverhältnissen ihre Forderungen aufgestellt und ihre Kämpfe gefochten. Heute haben wir hochkapitalistische Verhältnisse und einige Dekaden von Geschlechtertheorien hinter uns, die uns ganz offensichtlich von vormaligen Forderungen und Auseinandersetzungen unterscheiden. Wir beziehen uns auf die Geschichte der Frauenbewegung und des Feminismus, um sie zu einer diskontinuierlichen Erfolgsgeschichte zu machen und nicht zu einem abgerissenen Faden. Heißt, wir fordern heute nicht mehr das Wahlrecht und auch nicht das Recht auf unsere Bäuche im Sinne der 70er Jahre. Wir sehen in Männern nicht mehr das Übel. Vielleicht ist es mit den Forderungen in unserer scheinaufgeklärten Zeit ein bisschen schwierig geworden. Nichtsdestotrotz machen wir Felder auf, die sich durch alle Kämpfe gezogen und heute noch immer nicht zum Guten erledigt sind. Das Verhältnis von privatem Raum und Öffentlichkeit und die Verteilung in Produktions- und Reproduktionsarbeit. Eine Geschichte der Frauenbewegung lässt sich zudem nicht erzählen. Es gab immer unterschiedliche Gruppierungen mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund und verschiedenen politischen Ansätzen. Bürgerliche, sozialistische, autonome, kommunistische, lesbische und so weiter und so fort. Es gab unterschiedliche Auffassungen zur Rolle und Bestimmung der Frau, aber stets gab es den Versuch, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Theoretisch sehen wir, dass sich Geschlecht in spezifischen gesellschaftlichen Kontexten konstruiert. In den Körpern der Individuen, in Institutionen und Alltagspraxen, und dort wird es auch reproduziert. Die Kategorie Geschlecht ist als Machtverhältnis zu erkennen, das sich in mehreren Feldern verknotet. Race, Class und Gender, um hier die wichtigsten zu nennen. Heute sind wir an einem Punkt in dieser Entwicklung, der Entwicklung im Zusammenhang von Theorie und Praxis. Und all die Theorien zur Geschlechterkonstruktion haben eben nicht den praktischen Teil erledigt. Darum sprechen wir heute vom Feminismus. Und das machen wir in folgender Weise. Wir stellen an Punkten die erste und die zweite Frauenbewegung vor. Wenn man das komplett alles erzählen würde, dann säßen wir in 2 Wochen noch hier. Wobei der Schwerpunkt dabei auf der BRD liegt. Heißt, dass die internationale Vernetzung der Frauenbewegung hier unterbelichtet bleibt. Auch das aufgrund des Rahmens einer Stunde. Das Gleiche gilt leider auch für die Zeit des NS. Und zwar sowohl hinsichtlich feministischer Aktivitäten während dieser Zeit, die sehr wenige waren, als auch die in den 70er Jahren in Einsätzen Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau im NS. Das ist tatsächlich sehr schade, denn wenn man diese Entwicklung der Auseinandersetzung mit Frauen im NS genauer angucken würde, würde manches deutlich machen, nämlich wie feministische Theorie sich mit nicht-feministischen Forderungen, politischen Forderungen zum einen und zum anderen mit allgemeiner theoretischer und gesellschaftlicher Entwicklung verzahnt. Hier sprengt es aber natürlich noch einmal fraglos den Rahmen. Hören werdet ihr also Folgendes. Wir beginnen mit der ersten Frauenbewegung, das seht ihr da. Ja, wunderbar. Die erste Frauenbewegung wird vorgestellt von Katrin. Katrin, die sitzt hier neben mir. Dann folgt Silke mit der zweiten und dann spreche ich in Koproduktion mit Kendra nochmal über queerfeministische Ansätze und dann wollen wir mit euch diskutieren. Viel Spaß. We'll be right back. Jetzt im Folgenden über die, ist das laut genug? Entstehung und die zentralen Forderungen der ersten Frauenbewegung in Deutschland. Und der Schwerpunkt wird dabei auf der bürgerlichen und der proletarischen Frauenbewegung liegen. Auf der Zeitleiste wird das Ganze ganz weit vorne links anfangen. Die Entstehung der ersten Frauenbewegung liegt Mitte des 19. Jahrhunderts und ist nicht unabhängig von den politischen, sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen zu sehen. Und die werde ich im Folgenden kurz umreißen. Wichtiger Bezugspunkt für die Entstehung der ersten Frauenbewegung war die Revolution von 1848. Diese war inspiriert durch die französische Revolution mit den Forderungen nach Bürgerrechten und Freiheitsrechten. Und daraufhin hat sich auch im Deutschen Bund eine demokratische bürgerliche Bewegung formiert. An der Revolution von 1848 waren auch viele Frauen beteiligt und die haben die Forderungen nach Gleichheit und Freiheit aufgegriffen und auf die Forderung nach politischen Rechten für Frauen und Gleichheit zwischen Männern und Frauen ausgeweitet. Ein weiter wichtiger Zusammenhang ist die industrielle Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit der Industrialisierung wurden die ständischen Hausgemeinschaften aufgelöst und es fand eine Proletarisierung von Handwerkern und Bauern statt. Diese haben dann in den neu entstehenden Fabriken und Manufakturen und Bergwerken gearbeitet. Und gleichzeitig sind mit den technischen Veränderungen auch Frauen und Kinder in die Lohnarbeit der Fabriken eingetreten. Das Ganze hat Auswirkungen auf die Situation von Frauen gehabt. Und durch diese gesellschaftlichen Veränderungen hat eine radikale Änderung der Stellung von Frauen stattgefunden. Und das hat sich abhängig von der Klasse oder sozialer Schicht unterschiedlich ausgewirkt. Ich werde jetzt über die Situation der proletarischen Frauen sprechen und über die Situation der bürgerlichen Frauen. Zur Situation der proletarischen Frauen ist zu sagen, dass zu Beginn der industriellen Revolution Frauen und Kinder oft die Mehrheit der Beschäftigten in den Fabriken ausgemacht haben. Es gab eine massive Ausbeutung, zum Beispiel geringere Bezahlung als Männer, kein Arbeitsschutz, also auch kein Mutterschutz zum Beispiel, eine Verlängerung der Arbeitszeit auf 16 Stunden ohne Pause am Tag. Die Arbeiterinnen haben dabei eine doppelte Ausbeutung erfahren, dadurch, dass sie die Hauptlast der häuslichen Tätigkeiten tragen. Zur Situation der bürgerlichen Frauen ist zu sagen, dass die vor der industriellen Revolution mit der Haushaltsführung beschäftigt waren und mit den technischen Veränderungen im Haushalt wurden die bürgerlichen Frauen von der Produzentin zur Konsumentin. Was meine ich damit? Früher wurden im Haushalt Textilien, Wachs oder andere Materialien hergestellt. Und mit der Industrialisierung wurden diese Herstellungen, die Fabriken ausgelagert und dementsprechend mussten diese Produkte dann auch gekauft werden. Dadurch haben die Hausfrauen auch an Ansehen verloren und um ihre Versorgung zu erhalten, waren bürgerliche Frauen auf Heirat angewiesen, weil sie in der damaligen Zeit massiven Berufseinschränkungen unterlegen haben und auch keinen Zugang zu Bildung hatten. Einzig mögliche Berufe waren zum Beispiel Lehrerin oder Gouvernante und dafür mussten Frauen aber ledigt bleiben. Das zeigt sich auch in den Gesetzen sehr deutlich. Also es gab richtige Gesetze dazu. Das Frauenbild dieser Zeit war von der Ideologie bestimmt, einer natürlichen Minderwertigkeit von Frauen, Zuschreibung von Irrationalität, Passivität und einer natürlichen Bestimmung von Häuslichkeit und Mütterlichkeit. Es gab die Idee der Ergänzung der Geschlechter, das heißt, die Geschlechter wurden gleich, aber anders gesehen. Und aufgrund ihres Andersseins ergänzen sie sich und Frauen gehörten deswegen ins Haus und wurden von der Öffentlichkeit, also von der Politik ausgeschlossen. Das Ganze hat sich dann auch in der faktischen Entrechnung gezeigt. Zum Beispiel ist da das Wahlrecht zu nennen, was natürlich Anfang des Deutschen Bundes noch niemand hatte, aber später waren Frauen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Es gab das Vereinsgesetz, das hat eine politische Betätigung von Frauen verboten. Das wurde in Preußen erst 1908 abgeschafft. Es gab keinen Zugang zu Bildung. Die erste Abiturientin gab es erst 1896 in Baden-Württemberg. Und es gab massive Berufseinschränkungen. Jetzt sage ich was zur Entstehung der bürgerlichen Frauenbewegung. Gründerin der bürgerlichen Frauenbewegung war Luise Otto Peters. Die hat sich auf die Ideen der Revolution von 1848 bezogen und war auch aktiv an dieser beteiligt. Und nachdem die Revolution gescheitert ist, herrscht aber trotzdem eine allgemeine Aufbruchsstimmung unter den Frauen. Und es hat sich zum Beispiel darin gezeigt, dass Frauen Literatur und Publikationen veröffentlichten, dass Salons entstanden sind, in denen auch viele jüdische Frauen Kulturveranstaltungen oder auch politische Veranstaltungen organisierten und so die Grenze zwischen privat und öffentlich auf einmal ins Haus reingezogen wurde und Frauen dementsprechend nicht mehr so ausgeschlossen waren. Es gab einen Bruch vieler Frauen mit tradierten Rollen. Zentrale Forderungen der bürgerlichen Frauenbewegung war das Recht auf Bildung und Arbeit, um die eigene Emanzipation zu erlangen. Gleichzeitig war es natürlich auch die Möglichkeit, die materielle Existenz selbstständig zu sichern. Paradox bei dem Kampf um Arbeit ist, dass der Anteil der arbeitenden Frauen in der proletarischen Bevölkerung ja sehr groß war und diese unter sehr harten und unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu leiden hatten. Die bürgerliche Frauenbewegung schloss sich 1856 zum ADF, zum Allgemeinen Deutschen Frauenverein, zusammen und das war der erste formale Zusammenschluss und die erste formale Organisation. Luise Otto Peters und Auguste Schmidt waren damals Vorsitzende und im Verein durften Männer nur als Berater tätig sein und waren nicht voll stimmberechtigt. Durch Wanderveranstaltungen und Bildungsabende wurden überall Ortsverbände geschaffen und am Anfang waren es nur 34 Mitfrauen und nach 5 Jahren schon 1000. In den Nachfolgejahren gründeten sich weitere Frauenvereine. Und die haben sich im BDF zusammengeschlossen. Der BDF ist der Bund Deutscher Frauenvereine und der wurde 1894 gegründet. Und es war eine Dachorganisation und die hat sich nach dem Vorbild aus den USA formiert. Und darin waren sehr heterogene Frauenvereine organisiert und es gab auch viele verschiedene Richtungskämpfe. Sozialdemokratische Frauenvereine wurden von dem Bund Deutscher Frauen ausgeschlossen. Die bürgerlichen Frauen haben das damals mit dem Sozialistengesetz begründet. Ich gehe darauf später noch mal kurz ein. Aufgrund des Vereinsgesetzes, das hatte ich ja schon gesagt, war es Frauen bis 1908 verboten, sich politisch zu betätigen. Deshalb lag der Schwerpunkt der Vereine auf Wohltätigkeit und kulturellen Veranstaltungen und dadurch wurden die Vereine aber auch zum Teil getarnt. In der bürgerlichen Frauenbewegung gab es verschiedene Strömungen. Ich gehe jetzt auf zwei ein. Einmal den radikalen Flügel, der war in der Minderheit und der wurde auch in der Rezeption der Frauenbewegung meist vernachlässigt. Man kann aber sagen, dass die radikalen Feministinnen oft Initiatorinnen von grundlegenden Forderungen, wie zum Beispiel dem Stimmrecht für Frauen waren. Es ist nämlich erst 1902 gelungen, die Forderung nach Wahlrecht in diesem Bund deutscher Frauen durchzusetzen. Das war also nicht von Anfang an eine Forderung, auf die sich bürgerliche Feministinnen einigen konnten. Dies geschah auf Initiative der Radikalen. Weitere Themen waren zum Beispiel die Abschaffung von § 218, freie Liebe, Kritik der bürgerlichen Ehe, Diskriminierung von alleinstehenden Frauen und Kindern. Viele Forderungen und Argumentationen der radikalen Feministinnen der ersten Frauenbewegung wurden von der zweiten Frauenbewegung aufgegriffen. Die Mehrheit der bürgerlichen Frauenbewegung gehörten aber dem mittleren und konservativen Flügel an. Dieser forderte lediglich eine Berufsöffnung für Frauen in allen Bereichen und Schwerpunkt blieb dabei aber sowas wie Sozialarbeit. Die haben das Konzept der geistigen Mütterlichkeit vertreten. Darunter ist Folgendes zu verstehen. Sie sehen Mütterlichkeit als das bestimmende Moment im Leben jeder Frau. Und das wird aber auch ausgeweitet auf Frauen ohne Kinder. Und zwar sagen sie, dass Frauen die geschlechtstypischen Fähigkeiten öffentlich zum Wohle aller wirken lassen sollen. Und was ist mit geschlechtstypischen Fähigkeiten gemeint? Aufopferung und Selbstlosigkeit. Die begrenzte Perspektive und die Begrenztheit der Forderungen der Mehrheit der bürgerlichen Frauenbewegung hat sich auch an der Dienstmädchenfrage gezeigt. Zwar hat die Mehrheit der bürgerlichen Frauen die Forderungen der Dienstmädchen nach gewerkschaftlicher Organisierung, 8-Stunden-Tag, Lohn für Arbeit, Abschaffung der Gesindeordnung nicht unterstützt. Die bürgerlichen Frauen haben die Perspektive der Arbeitgeberinnen hauptsächlich vertreten. Und trotz ihres Anspruchs auf Emanzipation wollten sie bürgerliche Standards und Privilegien aufrechterhalten und sind dafür auf die Ausbeutung von Dienstmädchen angewiesen gewesen und haben damit auch nicht gebrochen. Ich habe noch mal ein Zitat von Lilli Braun mitgebracht. Das war eine Sozialistin, die das praktisch noch mal aufzeigt. Und zwar sagt Lilli Braun: Solange die Arbeiterinnenbewegung sich außerhalb der eigenen vier Wände abspielte, konnte sie noch auf Sympathien rechnen. Besonders bei den Frauen, die keine Unternehmer waren, also nichts von ihren Forderungen glaubten fürchten zu müssen. Die Dienstbotenfrage aber machte sich in ihrem eigensten Reich, im Haus selbst, empfindlich geltend. Sie verlangte direkte Opfer von ihnen und damit verwandelte sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ihr Wohlwollen in Abneigung, ja vielfach in Hass, der all diejenigen in Acht und Bann erklärte, die mit der Dienstbotenbewegung sympathisierten. An der Dienstmädchenfrage zeigt sich auch zum Beispiel die Grenzen der Solidarität unter Frauen auf. Das Verhältnis zu proletarischen Frauenbewegungen war dementsprechend ein paternalistisches Verhältnis. Das zeigt sich darin, dass zwar viele soziale Initiativen gegründet wurden, die Arbeiterinnen hilft, aber keine grundlegende Forderung nach Veränderung der kapitalistischen Gesellschaft und nach der Verbesserung der Situation von Arbeiterinnen gestellt wurden. Als Fazit würde ich sagen, dass der Schwerpunkt der bürgerlichen Frauenbewegung auf Bildung und Arbeit liegt und dass politische Gleichberechtigung auf Freiheit der Berufsausbildung reduziert wird. Im BDF und ADF dominierten bis 1910 der gemäßigte bis radikale Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung, danach aber der konservative, nationalistische und chauvinistische Flügel, der den Ersten Weltkrieg unterstützt hat und den Kriegseinsatz von Frauen an der Heimatfront. Dann werde ich jetzt nochmal auf die proletarische oder sozialistische Frauenbewegung eingehen. Zur Entstehung ist zu sagen, dass die Anfänge der organisierten proletarischen Frauenbewegung eng verbunden ist mit der Entstehung der Arbeiterbewegung und der Entwicklung von sozialistischen Emanzipationstheorien wie den Arbeiten von Karl Marx und Friedrich Engels. Beginn der sozialistischen Frauenbewegung ist auf 1869 zu datieren Und zwar wurde da die Internationale Werksgenossenschaft der Manufaktur, Fabrik, Handarbeiter beiderlei Geschlechts in Sachsen gegründet. Und dort konnten Arbeiterinnen erstmals gleichberechtigt Mitglied werden. Die Anfänge der proletarischen Frauenbewegung ist sehr schwer. Gründe sind einmal halt die gesetzlichen Hindernisse, wie das Vereinsverbot für Frauen, aber auch nochmal die Sozialistengesetze, die unter Bismarck 1878 eingeführt wurden und die sozialdemokratische Organisationen, Publikationen und Versammlungen verbieten praktisch. Dementsprechend gab es auch immer wieder Verhaftungen und Ausweisungen von Sozialistinnen und Sozialisten. Zentrale Forderungen der proletarischen Frauenbewegung war Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern bei Festhalten an gemeinsamer Organisierung von Arbeiterinnen und Arbeitern. Sie haben für eine klassenlose Gesellschaft gekämpft und für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen und Arbeitern. Die Geschichte der proletarischen Frauenbewegung ist aber auch geprägt durch die ablehnende Haltung der Arbeiterbewegung zu Frauenarbeit und durch den Sexismus der Arbeiterbewegung. Mit ablehnender Haltung, die zeigt sich darin, dass es immer wieder Konflikte mit Genossen gab, die Arbeiterinnen lediglich als eine billige Konkurrenz sahen und deshalb gegen Frauenarbeit gestimmt haben und die Abschaffung von Frauenarbeit gefordert haben. Der Sexismus von Arbeitern, der Arbeiterbewegung hat sich auch darin gezeigt, dass die Abschaffung von Frauenarbeit gefordert wurde, mit der Begründung, dass auch ein Arbeiter ein Recht auf eine bürgerliche Familie hat und dass Frauen ins Haus und ins Private gehören. Politik wurde als Männersache definiert und es wurde auch gesagt, dass es keine Frauenfrage im Proletariat gibt und dass eine volle soziale Befreiung erst mit der Umgestaltung zur sozialistischen Gesellschaft überhaupt möglich ist. Gleichzeitig zeigt sich der Sexismus auch in der Hierarchisierung vom Klassenkampf gegenüber dem Kampf gegen Geschlechterungleichheit, wobei der Klassenkampf als wichtiger und grundlegender angesehen wurde. In den 1970er Jahren hat sich die Haltung der Arbeiterschaft zur Frauenfrage geändert und daran hatte das Buch Die Frauen, der Sozialismus von August Bebel einen wichtigen Anteil. Clara Zetkin ist eine zentrale Protagonistin der Frauenbewegung, der proletarischen Frauenbewegung und die hat sich auf die Argumente, bei ihren Argumenten zur Frauenarbeit auf Bebel bezogen. Das war in den 90er Jahren, also 1890er Jahren. Und sie sagt, dass Frauenarbeit eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und dass wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Mann notwendig für die Emanzipation ist und dass es darum geht, nicht die industrielle Fabrikarbeit von Frauen abzuschaffen, sondern die Form, in der sie ausgeführt wird. Wir haben hier ein Foto von Clara Zetkin. Das ist Anfang der 90er Jahre. Und Clara Zetkin wurde 1857 in Wiederau geboren und starb 1933 in Moskau. International war sie tätig für die Arbeiterinnenbewegung. Es gibt noch ein zweites Foto, wo sie mit Rosa Luxemburg 1914 zu sehen ist. Clara Zetkin hat zur Situation von Arbeiterinnen geforscht und zu ihrer Lebenssituation publiziert und sie hat auch unter den Arbeiterinnen agitiert und dabei musste sie deren besondere Lebenssituation berücksichtigen, die Doppelbelastung von Fabrikarbeit und Hausarbeit, die wenig Zeit für politische Betätigung ließ. Wichtiges Anliegen war für sie in Herausbildung eines politischen Bewusstseins von Arbeiterinnen. 1891 wurde Zetkin die Redakteurin der sozialistischen Zeitschrift Die Gleichheit, die einen großen Einfluss in der Arbeiterbewegung hatte, Arbeiterinnenbewegung. In den 1880er Jahren gab es trotz der Sozialistengesetze eine rege Vereinstätigkeit von Frauen. Die sind in Männerkleidung zu den Versammlungen gegangen oder haben diese massenhaft gestürmt, sodass sie daran teilnehmen konnten. Sind viele Arbeiterinnenvereine entstanden, die auch Bildungsabende organisiert haben und Schwerpunktforderungen waren wirtschaftliche und politische Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Wahlrecht, Bildung. Es gab jedoch auch immer wieder Auflösungen der Vereine aufgrund der Sozialistengesetze. Ein wichtiger Eckpunkt war auch die Schaffung des Internationalen Frauentags. Und zwar wurde auf der zweiten internationalen Konferenz der Sozialistinnen 1910 in Kopenhagen von Clara Zetkin die Feier des Internationalen Frauentags gefordert und von den Delegierten auch beschlossen. Das ist ein Foto von der Frauentagsdemonstration in Berlin 1911 Und eine zentrale Forderung war Wahlrecht, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, gleicher Lohn. Dieses Jahr war es ja die 100-jährige Feier. Beim Ersten Weltkrieg gab es ja die Auseinandersetzung über Krieg und Kriegskredite in der SPD, woran sie sich dann auch gespalten hat. Und das führte auch zur Spaltung der sozialistischen Frauenbewegung. Clara Zetkin wurde 1917 aufgrund der Antikriegshaltung die Redaktion der Gleichheit entzogen. Und sie hat sich damals dem linken Flügel, dem Spartakusbund, angeschlossen. Und mit Gründung der KPD 1918 wurde die endgültige Spaltung der proletarischen Frauenbewegung vollzogen. Als Fazit würde ich nochmal sagen, dass es auch eine Abgrenzung zur bürgerlichen Frauenbewegung von Seiten der proletarischen Frauenbewegung gab, da aus Sicht der proletarischen Frauenbewegung die bürgerliche Frauenbewegung lediglich Integration in und Reform der kapitalistischen Gesellschaft fordern. Die unterschiedlichen Perspektiven von Frauenbewegungen, von bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung hat sich auch an der Dienstmädchenfrage zum Beispiel gezeigt. Dennoch gab es immer wieder eine punktuelle Zusammenarbeit mit dem radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung. Als Fazit zur proletarischen Frauenbewegung kann man sagen, dass im Gegensatz zu Forderungen der bürgerlichen Frauenbewegung stand der Schutz vor zu viel Arbeit im Vordergrund. Gleichzeitig wurden politische Rechte eingefordert, aber gleichzeitig eine radikale Gesellschaftskritik geübt und eine Forderung nach grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen aufgestellt. Die Geschlechter- und Klassenfrage wurde in der Analyse der proletarischen Frauenbewegung verknüpft. Während des Kriegsendes und der Novemberrevolution von 1918 hat sich die radikale und die proletarische Frauenbewegung zusammengeschlossen und die Novemberrevolution und die Arbeiter- und Soldatenräte unterstützt. Der Bund Deutscher Frauen hat der Novemberrevolution ablehnend gegenübergestanden, da sie den Krieg bis zum Ende aktiv unterstützt haben. Nach dem Kriegsende wurden zentrale Forderungen der ersten Frauenbewegung erfüllt. Das zeigt sich dann auch auf dieser Leiste. Beseitigung der Gesindeordnung, freie Berufswahl, 8-Stunden-Tag, Verringerung der Lohnungleichheit, Arbeiterinnen-Schutzgesetze und auch sehr wichtig oder besonders wichtig, Verankerung der Gleichberechtigung in der Weimarer Verfassung und Einführung des Frauenwahlrechts. Clara Zetkin hat schon damals vor der Illusion gewarnt, dass mit dem Wahlrecht die Gleichberechtigung von Männern und Frauen erreicht sei. In der Weimarer Republik gab es immer wieder Bestrebungen, Frauen Erwerbstätigkeit aufgrund der Wirtschaftslage einzuschränken. Das war auch ein zentrales Thema der Frauenbewegung damals. Gleichzeitig ist aber auch zu sagen, dass bürgerliche, sozialdemokratische und kommunistische Frauenorganisationen keine wesentlich neuen Politikfelder eröffnet haben und keine wesentlich neuen Forderungen gestellt haben. Und dass es eine kaum breitere Politisierung von Frauen oder eine Radikalisierung der Frauenbewegung in dieser Zeit gab. Mit dem NS fand eine Selbstauflösung, Verbot und Gleichschaltung der emanzipatorischen Frauenorganisation statt. Und damit würde ich jetzt erstmal meinen Teil beenden. Murder, murder, murder, right in front of your kids. Shit went black soon as he hit the switch. And the reason to celebrate December 25th. Before him, never seen it like this. All you stupid motherfuckers know what time it is. And if you don't, you need to get a motherfucking clock. It's a PSA from PSC. Rock! Till the beat drop, hold your breath. We don't take any requests. Shit is dead, yo, give it a rest. Yes, yes, I fuck the favorite pop princess. However you want it, we got it. We got this whole shit started. Bang, bang, shoot you train. Get up off of that thing. Damn, Zane's a motherfucker, rape is over. What I'm supposed to rap about, mixing it with baking soda. Damn, Zane's motherfucker, rape is over. What I'm supposed to rap about, mixing it with baking soda. When the beat drop, hold your breath. We don't take any requests. Shit is dead, yo, give it a rest. Yeah. Motherfucker, rape is over. Motherfucker, rape is over. Motherfucker, rape is over. The motherfucker, rape is over. Motherfucker, rape is over. Motherfucker, rape is over. Motherfucker, rape is over. The motherfucker, rape is over. Back and old school taking your back and Okay, dann fange ich jetzt mal mit der zweiten Frauenbewegung an. Dieser Film hat, wie gesagt, die zweite Frauenbewegung recht gut illustriert. Und in meinem Teil werde ich dann darüber sprechen, was hat diese zweite Frauenbewegung bewirkt, was hat sie verändert, wie schließt sie an die erste an, welche Themen, Theorien und Praxen herrschen vor. Und dafür ist es recht wichtig, erstmal die Situation der Frauen in der Bundesrepublik nach dem Nationalsozialismus darzustellen. Es war ja nämlich so, dass es halt durch den Krieg an Männern fehlte und dass die Frauen mehr Arbeiten übernahmen, die eigentlich gar nicht zu dem vorherrschenden Bild von Weiblichkeit passten. Deshalb wurde dann von ihnen eben auch Disziplin, Aktivität, Härte, physische Kräfte und so weiter gefordert. Dadurch, dass eben die Frauen was anderes verkörperten, als sie vorher, oder was anderes taten, als sie das vorher gar nicht getan hatten, entstand auch, wie schon in der ersten Frauenbewegung, eine vermehrte Forderung nach Gleichberechtigung. Und institutionell entstanden dann die Frauenverbände, was schon recht schnell nach Kriegsende war. In den Frauenverbänden waren allerdings vermehrt bürgerliche Frauen aktiv und Arbeiterinnen, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde kaum mitbedacht. Man ortet ja die zweite Frauenbewegung in den 60ern an, dass sie da ihren Beginn hatte. Deshalb sage ich jetzt kurz was zu der politischen Situation in den 60ern. Es war nämlich so, dass es ja seit 1966 eine große Koalition zwischen der SPD und CDU gab und daher eben keine große parlamentarische Opposition. Dadurch, aber auch durch den Einfluss internationaler Bewegungen, entstand dann in Deutschland die APO, die außerparlamentarische Opposition, und eben auch die Studentenbewegung, die allerdings nicht nur auf Universitäten beschränkt war. Die Themen da waren dann eben zum Beispiel eine liberalere Einstellung zur Sexualität, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, antiautoritäre Erziehung und so weiter. In dieser Bewegung sah es dann aber so aus, wie man auf diesem Bild recht beispielhaft sehen kann. Es waren eben die Männer, die an die Öffentlichkeit traten. Sie diskutierten, sie schrieben die Flugblätter und die Frauen blieben eher im Hintergrund. Sie machten die Reproduktionstätigkeiten, mussten auf die Kinder aufpassen, Kaffee kochen und eben die Männer unterstützen. Das ist natürlich nicht immer so gewesen. Es gab auch Frauen, die aktiv waren, aber im größten Teil waren es tatsächlich die Männer. Einigen Frauen innerhalb der Bewegung wurde dies bewusst. Ihnen wurde bewusst, dass die Gruppierung eben nur ein Abbild der gesamtgesellschaftlichen Strukturen waren, zumindest das Geschlechterverhältnis betreffend. Und sie fingen dann daraufhin an, sich eben ohne die Männer zu organisieren. Das Ereignis, was den Beginn der zweiten Frauenbewegung symbolisiert, was auch eigentlich allen bekannt ist und was auch in unserer Ankündigung schon gesagt wurde, damit wird immer der Tomatenwurf, der im September 68 war, bezeichnet. Da wurde nämlich den Männern des SDS von Helke Sanders vorgeworfen, dass sie zwar Autorität propagieren, sich den Frauen gegenüber aber autoritär verhalten. Als diese dann darüber nicht diskutieren wollten, warf eben Sigrid Rügers, wie auch schon gesagt wurde, Tomaten in Richtung Vorstandstisch. Nach dieser Aktion, aber auch dadurch, dass sich mehr Frauen bewusst wurden, wie das eben war innerhalb der Bewegung, entstanden immer mehr Frauengruppen, die allerdings nicht nur Abspaltung des SDS waren, sondern auch in anderen Bereichen der Gesellschaft tätig waren. Diese Gruppen hatten allerdings kaum Bezug zur ersten Frauenbewegung, und diesen Geschichtsverlust oder den großen historischen Bruch zwischen alter und neuer Frauenbewegung, der ist im Vergleich mit anderen Ländern eine deutsche Besonderheit. Und der findet zum Beispiel seinen Ausdruck darin, dass in der BRD fast nur jüngere Frauen in der neuen Frauenbewegung aktiv waren, während zum Beispiel ja in der USA auch ältere Teil davon waren, die dann eine Vermittlerin-Rolle annahmen. Ein Grund für den Bruch kann zum Beispiel auch sein die verdrängte deutsche Vergangenheit. Und nur die Frauenverbände, die auch immer noch parallel existierten, die aber eher bürgerlich und konservativ waren, die waren bis in die 60er traditionsbildend, also bezogen sich auch auf die erste Frauenbewegung. Nach vorherrschender Ansicht ihrer Vertreterin, also der Frauenverbände, war allerdings nach der Gleichstellung der Frau im Artikel 3 des Grundgesetzes, was auch dort auf unserer Zeitleiste steht, seitdem gab es keine Frauenfrage mehr, sondern eben nur noch kleine, einzelne Frauenfragen, die eben im Wege einer schrittweisen Gesetzesreform zu beantworten waren. Diese Einstellung lehnte dann die zweite Frauenbewegung, von der ich hier hauptsächlich spreche, allerdings ab. Und die Ablehnung war eben auch ein wesentlicher Grund dafür, dass es kaum Anknüpfung und gerade zu Beginn kaum Verständigung zwischen Vertreterinnen dieser Frauenorganisation und Feministinnen der neuen Bewegung gab. Die Frauengruppen selber agierten daher eher autonom. Und um besser verstehen zu können, warum sie die Thesen der Frauenverbände ablehnten, werde ich nun einige ihrer Themen darstellen. Das große Motto der zweiten Frauenbewegung war eigentlich immer, das Private ist politisch. Die neue Frauenbewegung stellte die herkömmlichen Formen des Politischen eben als Verkehrsform öffentlicher Angelegenheiten in Frage und sie versuchte, diese versuchte zu beeinflussen. Sie wollte halt die Prioritäten umkehren und auch das Politische neu definieren und rührte damit an den Grundfesten der bürgerlichen Gesellschaft und auch der politischen Ordnung. Die Privatsphäre selber wurde gesehen als der politisch ausgegrenzte Raum, der eben die Frau in der Familie bzw. in ihrer weiblichen Rolle mit der entsprechenden für das Gesellschaftssystem funktionalen Arbeitsteilung bewahrt und verwahrt. Und diese Unterdrückung im Privaten sollte daher nicht mehr als privat, sondern als politisch-ökonomisch bedingt verstanden werden. Und die Forderung war, das Privatleben qualitativ zu verändern und dies eben als politische Aktion zu verstehen. Alle politischen Aktionen, die Themen und Skandale der Feministinnen der zweiten Frauenbewegung zielten auf genau diesen Angelpunkt der Frauenbewegung, Befreiung. So gab es in diesem Rahmen eben auch eine Debatte um Hausarbeit. Hier wurde die unbezahlte Reproduktionsarbeit als unentbehrliche Voraussetzung aller Produktion und wichtigster Anlass für soziale Benachteiligung verstanden. Ein weiteres Thema war der Protest gegen die Kontrolle weiblicher Sexualität und Gebärfähigkeit hin zu Selbstbestimmung, was beispielhaft an den und symbolisch umkämpft in der Auseinandersetzung um den Paragraph 218 zu sehen ist, der ja auch tatsächlich schon in der ersten Frauenbewegung Thema war. Die Parole "Mein Bauch gehört mir" war eigentlich sehr symbolisch für diesen Teil der Themen der Frauenbewegung. Das ist jetzt ein Bild, das ein wichtiger Moment in diesem Protest im Rahmen des Paragraph 218 war. Das war die Selbstbezichtigungsaktion im Stern von 1971, die von Alice Schwarzer inszeniert war, wo sich viele Frauen zusammengeschlossen hatten und halt öffentlich verkündet hatten, wir haben abgetrieben. Ein weiteres Thema war die Aufdeckung der Gewalt, der Vergewaltigung in der Ehe und in privaten Beziehungen. Wichtig ist auch noch zu gucken, wie diese Gruppen denn agierten und auf welche Weise sie versuchten, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen. Und es war so, es gab sehr viele Kleingruppen und kaum Institutionalisierung, daher eben auch eine große Skepsis gegenüber den traditionellen Organisationsformen, was eben mit einer Machtverteilung begründet wurde. Die einzigen Institutionen, die gegründet wurden, waren vorerst die Frauenzentren, in denen sich die Frauen ohne ihre Männer treffen konnten. Insgesamt hatte die zweite Frauenbewegung daher auch eine größere Linksorientierung als die erste. Und aufgrund der individuellen Selbstbestimmung, der starken Abgrenzung zu der männerdominierten Linken und den Männern überhaupt und der institutionellen Unabhängigkeit wurde diese zweite Frauenbewegung dann oft auch als autonome Frauenbewegung bezeichnet. Gerade durch die Linksorientierung gab es auch eine scharfe Ablehnung der bürgerlichen nur Gleichberechtigung. Und auch dadurch entwickelte sich die Diskussion um Gleichheit oder Differenz, wobei man sagen kann, dass die zweite Frauenbewegung seit Mitte der 80er eher durch Differenz geprägt war. Die Geschlechterdifferenz meint hier, dass die vor allem anderen geforderte Autonomie der Frau und bezog sich nicht immer auf die biologischen Unterschiede. Es ging halt eher vorrangig um die Anerkennung und Freiheit der Person, der Frau, um die besondere, andere Lebenssituation der Frau, um ihre Würde und besondere Verletzbarkeit, die ein anderes Recht, nicht zuletzt ein anderes Verständnis von Freiheit als das bisher eben männlich definierte und dominierte erfordert. Mit der Zeit entwickelte sich das Thema Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Und die Selbstbestimmung meinte eben die Freiheit von Herrschaft und Gewalt, von Unterordnung und Bevormundung im Alltag, das Recht zu sprechen und zu gestalten und alles eben auf Frauen bezogen. Es entstanden daher vermehrt Selbsterfahrungsgruppen, um zum Subjekt der eigenen Lebensgeschichte zu werden. Dort sprachen die Frauen dann unter sich über ihre eigene Entwicklung, ihre Lage, ihre Bedürfnisse und Ängste, ihre Sexualität und so weiter. Wobei sie diese Dinge eben nicht als individuell begriffen, sondern als kollektiv, als zu allen Frauen gehörend. Und das Ganze passt dann auch wieder zu dem Slogan, das Private ist politisch. Da die Bewegung selbst nicht als linear oder homogen verstanden werden kann, gab es natürlich auch viele Konflikte innerhalb, aber auch eben mit der damaligen Bewegung. Und einige davon werde ich jetzt beispielhaft aufzeigen. So war es zum Beispiel so, dass diesen Selbsterfahrungsgruppen, von denen ich gerade gesprochen hatte, dass denen vorgeworfen wurde, dass sie eben eher gruppentherapeutisch als revolutionär politisierend seien. Diese erwiderten dagegen dann, dass dadurch, dass sie sich gerade in diesem kleinen Rahmen trafen, sie eben ihr Bewusstsein und dadurch dann eben die Gesellschaft verändern würden. Auch das Verhältnis zu Männern war immer ein großer Kritikpunkt. Durch den Ausschluss der Männer wurde den Frauengruppen vorgeworfen, einen Rückzug nach innen zu machen, gar einen Weiblichkeitskult zu deklarieren, was eben mit einem Politikverlust gleichkam. Die Gegenargumentation der Frauen war dann auch da an der Stelle, dass die Frauen nur so zum politischen Subjekt werden können, indem sie erstmal alleine sich ihrer Lage bewusst werden. Auch das Verhältnis zum Kapitalismus war ein Streitpunkt. So vertraten zum Beispiel die Marxisten unter den Frauen die These, dass dieser, der Kapitalismus, der Hauptwiderspruch sei. Und sei dieser erst weg, dann wären auch die Frauen nicht mehr unterdrückt. Demgegenüber bildete sich dann eine radikal feministische Position heraus, die wiederum, jedenfalls viele Vertreterinnen dieser Linie, das Patriarchat als Hauptwiderspruch verstanden. Und die behaupteten, dass wenn dieses verschwände, alle anderen Unterdrückungsmechanismen ihre Kompetenz verlieren würden. Diese Frauen dieser radikalen Position, die waren gegen eine auf patriarchaler Technik und Fortschrittsgläubigkeit basierende Kultur, die Frauen nur auf Weiblichkeit reduzierte und forderten eine weibliche Kultur, in der Frauen den Männern zugeschriebene Rollen annehmen sollten, um nicht mehr abhängig zu sein. Ein weiterer Konflikt war das Verhältnis zur Homosexualität. Es war nämlich so, dass es natürlich auch lesbische Frauen innerhalb vieler Frauengruppen gab und es innerhalb vieler Frauengruppierungen auch eine starke Homophobie gab, weshalb sich immer mehr Lesben zusammenschlossen und eigene Gruppen bildeten. Das sind jetzt natürlich alles Konflikte, die nur kurz angesprochen wurden und man könnte noch viel länger darüber erzählen, aber das lasse ich hier. Und auch wenn es große Differenzen unter den Frauengruppen gab, waren die Differenzen zwischen ihnen und den etablierten Frauenverbänden viel größer. Aber es gab auch dort trotzdem eine Zusammenarbeit, zum Beispiel gegen den Paragraph 218. Insgesamt kann man dadurch natürlich sehen, dass diese zweite Frauenbewegung sehr, sehr heterogen war. Und ein Beispiel dafür ist, ist zum Beispiel, dass es eine sehr radikale feministische Entwicklung gab, die eine Sexualität ohne Männer predigte, die halt meinte, dass halt Frauen nur mit Frauen Sex haben sollen, dass das organisiert werden soll, dass Männer nicht mehr da sein sollen, um Kinder zu gebären und so weiter. Und das war eine sehr radikale Einstellung, die auch aus den USA eigentlich kam, aber auch in Deutschland verbreitet war, nur nicht so weit. Aber gerade eben durch diese Heterogenität wurde, aber auch durch das neue Selbstbewusstsein, verschieben sich dann Mitte der 70er die Zielrichtungen und die Arbeitsschwerpunkte dieser zweiten Frauenbewegung, was auch durch die amerikanische und englische Frauenbewegung geprägt war. Und es entstehen immer mehr Frauenprojekte. Insgesamt kann man von drei Projektrichtungen sprechen. Die ersten, die widmeten sich der Aufklärung, der feministischen Gegenkultur, der Politisierung. Dort wurden dann Zentren gegründet, Verlage, die Frauenforschung wurde vorangetrieben und so weiter. Die zweite Projektrichtung beschäftigte sich vermehrt mit dem Thema Gewalt gegen Frauen. Und es entstanden in dem Rahmen zum Beispiel autonome Frauenhäuser oder ein Notruf für vergewaltigte Frauen. Die dritte Projektrichtung waren Örtlichkeiten für Freizeit wie Cafés oder Kneipen nur für Frauen, dass es einfach Orte gab, wo sich die Frauen ohne Männer aufhalten konnten. Mit der Zeit war es dann aber allerdings immer mehr so, dass die Frauenbewegung an Zulauf verlor, was nicht nur mit den Projekten und der Isolierung, die dadurch auch entstand, weil alle in einzelnen kleinen Projekten engagiert waren, sondern auch mit den anderen Betätigungsfeldern, wie zum Beispiel der Friedensbewegung, begründet wird. Also viele Frauen engagierten sich dann in der Friedensbewegung und nicht mehr nur noch in der Frauenbewegung. Außerdem lassen sich mit Beginn der 80er Kräfteverschiebungen zugunsten des partizipatorischen Flügels feststellen. Der Autonomie von den als schlecht begriffenen Verhältnissen wird da immer direkter die Forderung nach Veränderung dieser Verhältnisse durch Beteiligung und Einmischung von Frauen entgegengestellt. Die Erfahrung gemeinsamer Unterdrückung war ebenso bald kein hinreichender gemeinsamer Bezugspunkt mehr, da Frauen aus sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenszusammenhängen kommen und die Form der Benachteiligung, aber auch der Nutznießung und Teilhabe an Herrschaft variieren. Das kann man auch an den Konflikten zum Beispiel zwischen den Lesben und Heteras, aber auch zwischen autonomen und sozialistischen Frauen erkennen. Eine daher wichtige, in den 80er Jahren entstandene Theorie ist die Theorie schwarzer Feministin, die von Angela Davis mit dem 1981 erschienenen Buch Woman, Race and Class geprägt wurde. Dabei geht es um die Analyse des Zusammenwirkens von sexistischer, rassistischer und klassistischer Unterdrückung. Und es wird die These vertreten, dass diese Unterdrückungsmechanismen miteinander verschränkt sind. So wird eine schwarze Arbeiterin anders diskriminiert als eine weiße Arbeiterin und anders als eine weiße Bürgerliche. Das Ziel ist daher die Abschaffung aller Unterdrückungsmechanismen, was die These, die vorher aufkam, vom Haupt- und Nebenwiderspruch widerlegt. In der BRD verbreitete sich diese Theorie etwas später. Beispielhaft ist ein Text der Gruppe Femigra aus den 90ern, die ähnlich wie Angela Davis die deutsche Linke und speziell die feministische Linke kritisieren, diese Verschränkung der Unterdrückungsmechanismen nicht zu beachten und zum Beispiel kaum Kritik am Nationalismus zu äußern. Auch hier wird gesagt, dass es sich nicht um multiple Faktoren handelt, sondern dass Rassismus und die internationale arbeitsteilige Gesellschaft die Beziehung unter Frauen strukturieren. Festzuhalten insgesamt zur zweiten Frauenbewegung ist, dass das Prinzip der Autonomie von Anbeginn an politisch problematisch und strittig war, aber es bewirkte eine entscheidende Veränderung des Selbstbewusstseins und ermöglichte damit eine kulturelle Revolution nicht nur in den Köpfen, sondern auch in der Praxis der Projekte und auf dem Weg durch die Institution. Jetzt kommen wir zum letzten Block der Rapidas, wo es um den Queer-Feminismus geht. Die Musik, die ihr die ganze Zeit hört, ist übrigens von den Sick Girls. I am the girl you know can't look you in the eye. I am the girl you know so sick I cannot try. I am the one you want can't look you in the eye. I am the girl you know I lie and lie and lie. Genug. Könnt ihr noch? Ja? Vielleicht fange ich doch mit einer kleinen Anekdote an. Ich komme jetzt zu dem Teil, was nach den 80er Jahren dann so passiert ist. Und ungefähr so Mitte, Ende der 90er trug sich folgende Begebenheit hier in diesen Räumen zu. Es gab ein Soziologieseminar und es wurde wild diskutiert. Und eine Kommilitonin einer Bekannten von mir sagte dann, ich will jetzt nicht das böse F-Wort sagen. Woraufhin die Bekannte ins Grübeln kam, dachte, will sie ficken sagen oder was? Gemeint war natürlich Feminismus. Darauf ist die Bekannte aber nicht gekommen, dass das böse F-Wort sein soll. Das erklärt, glaube ich, viel zu der Theoriebildung in den 90ern, wo dekonstruktivistische Theorien aufs höchste Maß angesagt waren. Ich muss mich mit dem Mikrofon, glaube ich, einfach anfreunden und jetzt... Hat es geklappt, glaube ich. So. Also, die Frage, also mein Teil geht Mitte, Ende der 80er los. So genau kann man das auch immer nicht sagen. Da gibt es natürlich Überschneidungen. International sind andere schneller und so weiter und so weiter. Das geht dann bis heute und dann können wir endlich diskutieren. Viele Anliegen der Frauenbewegung fanden zum einen ihren Ausdruck in Projekten, das hat Silke gerade schon gesagt, die sich psychologisch, beratend und schützend Frauen annahmen. Zum anderen in eigenen Medien wie Emma und Courage, die sich der Lebenswirklichkeit Frau zum einen oder feministischer Theoriebildung zum anderen widmeten. Viele dieser Projekte konnten durch staatliche und städtische Gelder finanziert werden und sicherten ihren Initiatorinnen ihre späteren Arbeitsstellen. Frauen und auch feministische Forderungen waren in dieser Form nicht mehr aus der politischen Landschaft, dem öffentlichen Raum, wegzudenken. Allerdings wurden sie vielfach auf Objekte zurechtgestutzt, die gefördert, ermächtigt und sozialarbeiterisch betreut werden müssen. Die Schärfe und die Wut von Forderungen konnten hier kanalisiert und aufgeteilt werden, wie die verstärkten staatspolitischen Bemühungen zeigen, die in Bildung, Berufstätigkeit und ökonomische Unabhängigkeit von Frauen investierten. Die Fragen nach der Reproduktionsarbeit sowie die rigiden geschlechtlichen Zuschreibungen blieben dabei allerdings unangetastet. Politische und ökonomische Krisen Anfang der 90er Jahre stellten diese Errungenschaften zudem dann erneut zur Disposition und erforderten eine Neuordnung der Geschlechterverhältnisse sowie eine Neubestimmung feministischer Kämpfe. Genannt sei hier die beginnende Globalisierung, die mit einer internationalisierten Arbeitsteilung auch veränderte, sogenannte postfordistische Arbeitsverhältnisse nach sich zog. Gesellschaftliche Integration wurde mit nationalistischen Argumenten wie Standortvorteil oder Arbeitsplätze zuerst für Deutsche verknüpft. In einem weiteren Schritt setzte die konservative Politik an den Institutionen und Projekten an, die Teilhabe fördern. Von Sozialhilfe bis Frauenhaus waren und sind Einsparungen an der Tagesordnung. In den Fokus der politischen Bearbeitung gerät der alte Leistungsträger und die neue Leistungsträgerin, deren menschliche Arbeitskraft den neuen Modi der Kapitalakkumulation anzupassen weiß. Wie nämlich flexibel, eigenverantwortlich und konkurrenzfähig. Teile von Forderungen nach Selbstbestimmung konnten eben genau unter diesen Schlagwörtern, flexibel, konkurrenzfähig und so weiter, untergebracht werden. Das dann allerdings nur in der ökonomisierten und zugleich privatisierten Formel. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied bzw. seiner eigenen Glückes Schmiedin. Dann kommt da noch die sogenannte Wiedervereinigung ins Spiel von BRD und DDR. Und diese ließ viele Befürchtungen der Frauenbewegung in Ost und West wahr werden, dass Frauen wieder zurück an Heim und Herd gedrängt werden sollen. Um diesen Rückschritt abzuwenden, erkämpfte sich beispielsweise der unabhängige Frauenverband der DDR 1990 einen Platz am zentralen runden Tisch, um die Politik mitzubestimmen und auch soziale Errungenschaften der Gleichberechtigung aus der DDR zu erhalten, wie flächendeckende Kinderbetreuung, geringe Lohnunterschiede bis hin zu Recht auf Abtreibung. Mit wenig Erfolg. Staatliche Kinderbetreuung wurde als ein Hort der Diktatur diffamiert und die repressivere Anwendung des Paragraphs 218 nach Indikatoren aus der BRD fand nun in Gesamtdeutschland seine Anwendung. Aber auch die Frauenbewegung kam schwerlich auf einen Nenner. Was für die westdeutschen Feministinnen gerade das patriarchale Übel im Privaten aus... Also, in Westdeutschland war das patriarchale Übel das Private. In der DDR war es aber sozusagen gerade der Raum, der Rückzug geboten hat, der Raum der Frauen Meinungsäußerung und der Selbstbestimmung. Das stand sich natürlich diametral entgegen. All die genannten Momente lassen sich als Backlash bezeichnen. Die Kraft dieses Backlash reicht zwar nicht aus, um uns in die 50er Jahre zurückzuschleudern, doch ist seine Wirkung sehr unangenehm. Geschlechterfragen werden mit nationalen Zugehörigkeiten verknüpft, sodass das notwendige, aber fragile Zusammendenken von Feminismus und Antirassismus schwindet. Frauenkarrieren werden nur um den Preis, feministische Forderungen und Solidaritäten zurückzustellen, befördert. Und in der Theorie, was passiert in der Theorie? Hier entwickeln sich Fragestellungen, die das Bewegungssubjekt Frau erschüttern, sowie die dazugehörigen Identitätspolitiken. Als Vorreiterin formuliert Judith Butler, eine US-amerikanische Philosophin, ich glaube, das wird euch allen vielleicht doch bekannt sein. Thesen, die weit über den legendären Satz von Simone de Beauvoirs, man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht, hinausgehen. Nicht nur das soziale Geschlecht, also Gender, sei eine soziale Konstruktion, sondern auch das biologische Geschlecht, der Sex. Der Fokus verliert zunächst jeden Kontakt zu politischen Analysebegriffen wie patriarchale Machtstrukturen und verschiebt sich auf Begriffe und Konzepte wie performative Akte oder heteronorme Matrix. Unter heteronormativer Matrix versteht Butler die zwanghafte Übereinstimmung zugeschriebener körperlicher Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsidentität und sexuellen Begehrens. Das Resultat ist also, eindeutige Frauen und Männer sollen und wollen ausnahmslos ihre gegengeschlechtliches Pendant lieben. Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität sind also nicht natürlich, sondern werden nur so dargestellt, während sie eigentlich von den Menschen immer wieder eingeübt, wiederholt und bestätigt werden müssen. Unter dieser Annahme werden zum einen körperliche Zurichtungen wie Mode oder Kosmetik, zum anderen Gesten, Selbstrepräsentationen und Gefühle analysiert, von unbewussten Prozessen bis zum zielgerichteten Handeln. Wie machtvoll die herausgearbeitete Heteronormativität wirkt, zeigt sich an uneindeutigen Geschlechtsidentitäten wie transsexuellen oder intersexuellen. Sie werden pathologisiert und minorisiert. Machtvolle Heteronormativität bedeutet aber nun nicht, dass sie von oben quasi patriarchal aufgedrückt wird. Im Gegenteil, die Menschen produzieren männlich und Weiblichkeiten aktiv. In performativen Akten mühen sie sich einer gesellschaftlichen Idealvorstellung ab, ohne sie jemals zu erreichen. Und mit diesem Abmühen entsteht dann ein Feld permanenter Spannung und Selbstoptimierung. Misslungene Performativität, quasi schlechte Kopie, wird mit diversen Leiden bestraft, wohingegen eine nahezu perfekte Kopie mit Lustgewinn lockt. Mit dieser theoretischen Kursänderung zogen dann in den 90er Jahren die Queers gegen die Gewaltakte in der Herstellung von Mann und Frau und ihrer angeblich natürlichen Heterosexualität ins Feld. Das ehemalige Schimpfwort, das so viel wie pervers meint, also gemeint ist queer, eignete sich die Bewegung an und vereinte viele nicht-normative Sexualitäten. Sie erweiterte das Denken, Sprechen und Vorstellungen dieser Identitäten und produzierte eine Vielzahl neuer Bezeichnungen. Vom klassischen Butch-Farm-Konzept zu Transgender, Genderqueer und so weiter und so fort. Genderbender. In die Auseinandersetzung traten pathologisierte sexuelle Praxen wie SM und neue Beziehungskonzepte wie Polyamory wurden diskutiert. Nicht wenige der Frauen-Lesben-Bewegungen, die da aus den 80ern da kommen und späteren Ende 80er, 90er, führten ihren Kampf und Selbstbestimmung und Anerkennung unter der queeren Flagge fort. Unter dem Schlagwort uneindeutig kann das Ziel der Bewegung verkürzt zusammengefasst werden. Erst in den letzten Jahren versucht diese Bewegung wieder, Sexualitäten und Identitäten mit kapitalistischen Prozessen kurz zu schließen. Nämlich, logisch, wer sich wie in der Welt darstellen kann, ist nach wie vor nicht unabhängig von materiellen Voraussetzungen zu denken. Welche Identitäten gesellschaftlich vorstellbar sind, ist an ihre Verwertbarkeit und ihre Repräsentationsmöglichkeiten gebunden. Darum konnten Teile queerer Konzepte in den Mainstream übernommen werden, weil nämlich einige Frauen das sehr gut können, umgemodelt in eine Ökonomie der Differenzen mit Einschränkungen. Beispielsweise werden transsexuelle Menschen unter exotischen Vorzeichen anerkannt, jedoch nur, wenn sie sich eindeutig männlich oder weiblich verhalten. Was bedeuten diese veränderten Selbstkonzeptionen und gesellschaftspolitischen Umbrüche für eine feministische Politik? Wie kann eine politisch-feministische Bewegung jenseits der bröckelnden Kategorie Frau aussehen? Wie politisierbar sind partikulare Unterdrückungsverhältnisse, Interessen oder Privilegien? Das ist schon die einleitende Frage, hoffentlich für die anschließende Diskussion, und sie nimmt auch die Fragen aus der Einleitung auf. Ich versuche jetzt, mögliche Antworten auszuloten, aber um das machen zu können, beschreibe ich kurz und knapp die aktuell herrschenden Geschlechterverhältnisse, so wie wir sie sehen. Frauen stehen im Rampenlicht, mischen in der Politik mit, moderieren Politiksendungen oder spielen Fußball. Sie machen Karriere, erfahren Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Alles wunderbar. Allerdings kostet das den Preis, sich nicht als feministisch zu bezeichnen, sondern das individualisierte Leistungsprinzip zu schlucken. Frauen, vor allem junge Frauen, sind als gesellschaftliche Modernisiererinnen ausgemacht. Sie werden als Konsumentinnen umgarnt und als Zielgruppe in den Medien angesprochen. Wen das weiter interessiert, der kann mal diese Süddeutschen Beilage von vor 3 Monaten lesen. Unglaublich. Also die Zukunft gehört den Frauen, aber holla die Waldfee. Zu sehen und zu hören sind Frauen mit folgenden Attributen. Glamourös, gebildet, anständig und bevorzugt weiß. Ungleiche Verteilung der Haushaltsarbeit. In der Kindererziehung und in der Bezahlung sind allgemein bekannt und hingenommen ohne organisierten Widerspruch. Es ist wieder die Sache der Einzelnen, mit den Anforderungen umzugehen, also Beruf, Haushalt und Kinder zu vereinbaren. In Politik und Medien tauchen diese Konzepte als Work-Life-Balance-Konzepte auf. Männliche Unternehmenskulturen werden zwar benannt, aber ohne den Mut, eine gesetzliche Frauenquote oder eine Zwangselternzeit für Väter durchzusetzen. Zwangselternzeit für Väter ist in Frankreich zum Beispiel im Gespräch. Auch in Frauenzeitschriften fallen strukturelle Überlegungen gänzlich weg und werden dem Leistungsprinzip konform als persönliches Vermögen angegangen, nebst Strategien und Tipps zur Selbstoptimierung. Die Politisierung privater Machtverhältnisse in den 70er und 80er Jahren versinkt wieder im Sumpf persönlicher Verhältnisse und Ressourcen. Refamilisierung und Retraditionalisierung sind angesagt. Auch die Forderung nach körperlicher Selbstbestimmung, wie sie in dem Slogan »Mein Bauch gehört mir« aus den 70ern formuliert ist, hat sich heute in eine Selbstoptimierung verkehrt. Die Entscheidungsfreiheit im Umgang mit den reproduktiven Fähigkeiten verschlankt sich zur Legitimation für schönheitschirurgische Eingriffe wie Fettabsaugen oder den Einsatz von Pränataldiagnostik, um sich nicht mit einem eventuellen behinderten Kind das Leben zu verbauen. So wundert es nicht, dass die großen Themen der zweiten Frauenbewegung, häusliche Gewalt gegen Frauen und sexistisches Frauenbild, nicht nur entpolitisiert, sondern in unglaublich verschobener Weise aufgelöst werden. Opfer häuslicher Gewalt sind nun Männer, ohne qualitativen und quantitativen Dimensionen der Gewalt Rechnung zu tragen. Sexistische Darstellungen in Werbung und Filmen sind keine Diskriminierung mehr, sondern Tabubruch. Sie postulieren ein Frauenbild, das diesen männlichen Blick will, genießt und herausfordert. So bleiben hartnäckig Präsentationen von Frauen als Sexbomben, Dummchen und Karrierefrauen bestehen, die gerne den Haushalt machen, wenn der Richtige kommt. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Frauenbilder und Zuschreibungen sind zugleich flexibler als auch starrer geworden. Frauen sind vertreten, üben Macht aus und bestimmen mit. Auf diesen Frauen, die angekommen sind, liegt das Augenmerk und für sie stehen die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe offen. Zu einem Großteil ist diese Emanzipation und Präsenz erkauft, mit einer Unterwerfung unter die bestehende Ordnung. Dabei kann man sagen, dass die Selbstbeschneidung angekommener Frauen eine Sache ist, ihre aber oft ungerechten Folgen eine andere. Wenn Hausarbeit und Kindererziehung an migrantische oder bildungsarme Frauen delegiert wird. Da sind wir wieder beim Thema Hausarbeit. Rassismus, Klassismus und persönliche Abhängigkeitsverhältnisse stützen diese neuen Geschlechterverhältnisse. Zur Veranschaulichung zwei Zitate aus Studien zur Haushaltsarbeit. Zitat Nummer eins, Arbeitgeberin. Das hat sich langsam entwickelt. Theoretisch kam sie zu uns, um bei dem Baby zu sein, während wir nicht da sind. Nichts von wegen Kochen oder so. Sie sagte mir, dass sie nicht kochen könnte. Aber ich habe ja gesehen, dass sie ein Schatz ist. Die Ecuadorianerinnen können ja alles machen. Alles, was wir nicht tun können. Nähen, kochen. Ich kann ja nicht mit der Maschine nähen. Sie kann mit der Maschine umgehen. Irgendwann muss sie mir das beibringen. Sie haben so viele Fähigkeiten, so viele Geschicklichkeiten. Haushaltsarbeiterin? Sie sagen, die Ecuadorianerinnen sind Lügnerinnen. Diese und jene sind dies und das. Aber natürlich, wie soll man bei diesen Arbeitsbedingungen nicht lügen? Wenn du irgendwann mal ohne Arbeit bist und sie zu dir sagen, brauchst du diese Arbeit? Und du sagst, ja, ja. Wie sie sagen, weil du nichts zu essen hast und nichts hast, um es den Kindern zu schicken, was soll man schon anderes sagen als ja? Aber wenn ich eine Anstellung finde, die in irgendeiner Hinsicht auch nur geringfügig bessere Arbeitsbedingungen bietet, dann nehme ich diese Arbeit an. Es gibt nichts, keine Beziehung, die mich daran hindert, zu gehen. So. Das alles dargestellt habend ist aber jetzt ganz und gar nicht so, dass in dieser Situation feministische Stimmen politisch mehr oder weniger entschieden überhaupt nicht zu hören sind. Zum einen, neben der Dauerpräsenz von Alice Schwarzer erlangten einige Publikationen wie Wir Alpha-Mädchen oder Popkultur und Feminismus einige Popularität. In diesen Texten wird eine feministische Position mit Glamour und Frechsein, mit einem Lebensgefühl identifiziert. In einem kecken Nebensatz werden Ungleichverhältnisse behandelt. Die hieraus hervorgegangenen Plattformen wie Mädchenmannschaft oder auch Missy Magazine fordern ganz selbstverständlich ihre Spielwiesen und lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie verstehen sich als informelle Netzwerke, die ihre Politik unterhaltsam und sexy verpacken. Ganz anders dagegen nimmt sich aber beispielsweise der antifaschistische Frauenblock Leipzig dem Dilemma feministischer Politik an. Sie plädieren nämlich für ein Zusammendenken von Patriarchat und Heteronormativität, das heißt ein Zusammendenken von strukturellen Diskriminierungen und aktiver Reproduktion von Frauen und Geschlecht. In dieser Verbindung ist es nämlich dann möglich, den Ein- und Ausschluss von Frauen und den ihm innewohnenden Gewalt zu benennen. Anderes Beispiel ist der schon wiederholt erwähnte Queerfeminismus. Das ist eine Schöpfung, die auf gesellschaftliche Realität verweist, als Frauen benannt, behandelt und diskriminiert zu werden und zugleich über diese Zweigeschlechtlichkeit hinaus will. Die Utopie ist das Ziel. Die Frage nach Repräsentation und gesellschaftlicher Teilhabe wird hier wieder mit materialistischen Fragen verbunden. In diesem Sinne fand letztes Jahr in Berlin ein Event statt, das ist das neue Wort, wo man in unterschiedlichsten Workshops Queer-Feminismus und Ökonomiekritik zu verbinden suchte. Ich könnte noch einige Beispiele mehr aufzählen, die wieder eine feministische Politik an den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen formulieren. Und damit sind wir rapidas zum Glück nicht alleine mit der Überzeugung, dass es dringlich einer Kritik bedarf, die parteiisch, solidarisch, emanzipativ und unteilbar sein muss, die strukturelle Diskriminierung ebenso im Auge behält wie die Befragung der eigenen Privilegien und die uneindeutige Identitäten aushält. Fertig. Name droppers, not another one of them name droppers. likely to come up forever, that's point. Arrow of you knows in my hair. No, no, no, they'll never make it down there. Fucking group bees are so over. So over. So over. No, no, no, they'll never make it down there. Fucking group bees are so over. So over. So over. Not another one of them name droppers. Not another one of them name droppers. Not another one of them name droppers. Not another one of them name droppers. Not another one of them name droppers. Not another one of them name droppers. Okay. Zurück auf FSK 93,0. Wir haben bis jetzt den Vortrag der Rapidas vom 16.05. in der Teestube gehört, in der Veranstaltungsreihe Allein schon, Einführungsveranstaltung diesmal zu immer wieder Feminismus und Allein schon Geschlechterverhältnisse. Die daran anschließende Diskussion ging lang, kam nach einer Weile doch ganz gut in Gang und wir wollen uns hier nochmal die interessantesten Aspekte anhören. Wir werden die Fragen, die aus dem Publikum kamen, für euch nochmal paraphrasieren, sodass die Antworten der Rapidas auch Sinn machen. Immer wieder wichtig in der feministischen Debatte ist das Verhältnis von Feminismus und Queer. Die werden inzwischen zum Teil als Queerfeminismus auch synonym verwendet. Jedoch ist das eine neuere Entwicklung. Die standen sich lange entgegen und stehen sich auch zum Teil noch feindlich gegenüber. Und so stellte sich auch in unserer Diskussion die Frage nach dem Verhältnis von Feminismus und Queer. Und das antworteten die Rapidas darauf. Ja, das fange ich vielleicht mal an, was dazu zu sagen. Also schon eine spannende Frage. Also da haben wir uns auch vor 10 Jahren ziemlich intensiv mit auseinandergesetzt irgendwie. Neun. Da haben wir auch mal eine Veranstaltung damit zu gemacht, Queer Theory und feministische Praxis, um genau diese Reibungspunkte irgendwie so ein bisschen genauer auszuloten, weil es war halt auf einmal kam dieses Queer-Thema, war irgendwie in den 90er Jahren aufgebrochen, irgendwie so neu und ja, Wirklich schon seit 30 Jahren. Nee, in den 90er Jahren noch nicht, aber okay, jetzt habt ihr mich durcheinander gebracht. Ja, also die Sache ist sozusagen eben dieses Spannungsfeld da drin, wie kann man halt einerseits eben auf einer theoretischen Ebene sich bewusst sein, dass Geschlecht konstruiert ist und trotzdem aber eine reale Diskriminierung oder Diskriminierung ist immer so ein blödes Wort, aber irgendwie ein Ungleichgewicht und Macht, ungleiches Macht, oh scheiß mir, ich habe gerade Wortfindungsstörungen, aber ungleiche Verhältnisse vorherrschen, dass Frauen einfach weiterhin benachteiligt sind, obwohl sie aber nicht in der Essenz Frau sind. So, ne? Und da hat sich, glaube ich, einfach viel getan in den letzten 10 Jahren, sage ich jetzt mal, dass feministische Gruppierungen, Strömungen das auch eingesehen haben, zum Teil, dass eben Geschlecht nichts Naturgegebenes ist, auf das man sich so positiv in dem Sinne berufen kann. Also gerade fand ich ein schönes Beispiel, ihr habt gesagt, ihr macht jetzt im Schwarzmarkt einen Frauen-Lesben-Trans-Inter-Tag sozusagen, wo halt das eben voll klar mitgedacht wird, dass Frau keine natürliche biologische Kategorie ist. Früher gab es im Schwarzmarkt nur einen Frauen-Lesben-Tag. So, und so, also es ist sozusagen, es gab klar am Anfang diese Widersprüche, das war auch auf einer akademischen Ebene auch für viele Feministinnen, gerade den Differenzfeminismus war das irgendwie ja total zerschmetternd. Also gerade in Deutschland wurde Butler damals irgendwie ja sehr schwer und sehr kritisch rezipiert. Aber das hat sich so, glaube ich, irgendwie da so einfach ein bisschen mehr angenähert mit der Zeit. Klar gibt es auch heute immer noch Differenzfeministinnen, die vielleicht irgendwie queer ablehnen oder so. Also es ist jetzt nicht, dass alle das jetzt zusammen denken, aber es gibt eben schon eine Strömung, die sich als queer feministisch versteht und dazu zählen wir uns eben auch. Ich glaube, dieses Queer hat bei uns auch nochmal mehrere Bedeutungen, oder ich würde es zumindest so sehen. Einmal ist es so eine Einbeziehung, dass für uns klar ist, dass Geschlecht sich in Kreuzung von unterschiedlichen Kategorien herstellt, dass ich Geschlecht nicht ohne Race denken kann oder auch ohne Klasse. Darauf bezieht sich für mich einmal queer und aber auch, dass klar ist, dass Geschlecht, dass ich das nicht immer reproduzieren möchte, sondern gleichzeitig auch in meiner politischen Praxis irgendwie klar haben möchte oder vielleicht auch in gewissen Alltagssituationen, dass etwas ist, was sich herstellt und was aber auch nicht immer so sein muss. Und dass es ein Dazwischen gibt und dass da aber tagtäglich Praxen irgendwie auch medizinische Eingriffe etc. stattfinden, um diese Zweigeschlechtlichkeit als natürlich und gegeben und für immer etc. darzustellen. Und das finde ich halt nochmal einen wichtigen Aspekt darin. Und ich finde, was in der Uni geredet wird, ist eine Sache, aber ich finde schon auch, man kann sich's aneignen und auch anders definieren. Und da würde ich der Uni durchaus die Hoheit auch absprechen. Die Diskussion wandte sich dann der Frage um die Praxis und der zunächst am Beispiel der Quote zu. Jetzt nochmal zu deiner Quotenfrage. Ne? Klar fände ich auch super, wenn die Arbeitsverhältnisse abgeschafft werden und so. Wenn du da jetzt, also ich könnte die Frage zurückwerfen, mach da mal einen coolen Vorschlag zu. Und den sehe ich erstmal nicht. So, und da finde ich, läuft man dann halt schnell Gefahr. Also natürlich ist es dann vom Gesetz auferlegt und so weiter und so weiter. Man kann sich überlegen, wo das passiert. So. Aber nehmen wir mal an, das passiert in allen Tätigkeitsfeldern, Arbeitsfeldern. Dann finde ich, ist das ziemlich nah an so einer Frage von, was ist Hauptwiderspruch und was Nebenwiderspruch und ne, lösen wir erstmal hier den ganzen Salat, kapitalistischen Salat auf und dann wird schon alles gut. Dann hat niemand mehr Neurosen und überhaupt ist alles ganz friedlich. So, das glaube ich nicht. So, und deswegen würde ich halt sagen, ist vielleicht in manchen Punkten es schon sinnvoller, sich auf so eine Gesetzesebene zu beziehen, weil sie zwingt. Und weil dann, also und dann kann man weiter diskutieren und ob das jetzt das Goldene vom Ei ist oder nicht, das finde ich an so einem Punkt erstmal zweitrangig, weil ich glaube, dass es schon extreme Veränderungen erstmal einführen würde und nicht mit so einem Halbgaren, man müsste und so hantiert. Das wäre jetzt erstmal mein Kommentar dazu, aber es ist, glaube ich, nicht Gruppenmeinung. Also ich wollte noch dazu sagen, es sind halt bei diesen Themen ganz oft so realpolitische Sachen. Da geht es wirklich um Sozialversicherung und um den ganzen Scheiß und dass es für Linksradikale total unattraktiv, sich damit auseinanderzusetzen, hat aber eine sehr, sehr große Auswirkung im Alltagsleben von was weiß ich wie vielen Millionen Menschen und das hätte eine Quote auch. Also weil es geht ja nicht um eine Quote, um wie man Firmen besetzt, sondern wie man Führungspositionen besetzt. In der Firma, in der ich arbeite, ist ganz klassisch, dass da 90% Frauen arbeiten und alles, was über der Geschäftsführung ist, ist männlich und wenn es dazu beitragen würde, erstmal sozusagen als Steigbügel zu dienen, dann fände ich es in Ordnung. Also hätte ich jetzt zumindest kein Problem damit. Also natürlich verändert man damit nicht die Welt. Das ist halt so die andere Seite davon. Man könnte damit nicht stehen bleiben, aber ich finde es jetzt auch nicht falsch. Und was mich halt an der Diskussion total nervt, ist dann, dass immer gesagt wird, nee, das schafft man durch Leistung, wenn durch Leistung schafft man es eben nicht. Also da regt es mich halt auf. Das verdeckt sämtliche Machtverhältnisse, die es gibt und die soll es ja erstmal aushebeln. Insofern ist das richtig. Finde ich. Von weg von der Realpolitik und hin zu einer feministischen und linken Praxis ging es in der nächsten Frage, die dann so beantwortet wurde. Ich würde darauf so antworten, es ist so ein bisschen so ähnlich wie, es gab mal dieses Konzept, den Gang durch die Institutionalisierung, und in Italien war das in den letzten Jahren noch mehr Thema, und ich dachte immer, macht mal. Also es juckt mich nicht, ich glaube nicht, dass das in meinen Augen zum Erfolg wird, aber wenn es sozusagen anwaltsweise praktische Verbesserungen mit sich bringt, dann ist das okay. Und wenn auf einem bestimmten Posten jemand sitzt, der ein klein bisschen mehr denkt und seine Entscheidungsspielräume ein bisschen mehr auslotet, meinethalben. Also habe ich nur Vorteil von. Und so ähnlich ist meine Haltung, glaube ich, zu solchen Projekten auch. Macht mal. Aber ich finde viel spannender, genau diese Grenze auszuloten von, was ist denn in den Mainstream aufsaugbar und wie kann ich sozusagen noch ein widerständisches Potenzial darin bewahren. Und da würde ich diesen Projekten einfach unterstellen, dass sie das so gar nicht hinkriegen und dass sie das vielleicht auch nicht wollen. Also so, das glaube ich schon auch. Also die wollen dann halt unter anderen Frauenzeitschriften jetzt auf die Missy eingegangen am Kiosk liegen. Und man wird vielleicht in 3-4 Jahren sehen, was das bringt oder nicht bringt oder wie auch immer. Und es gibt da schon auch skeptische Stimmen zu. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen zu diesem Buch von Angela Robbins zum Beispiel. Also es gibt auch es gibt auch mittlerweile Publikationen, die diese Frage aufnehmen. Also zu sagen, okay, das war, ja, ja bitte, vielleicht besser. Gehirn wurde wieder eingeschaltet. Auf jeden Fall gibt es auch Teile einer, also man kann es als Machttechnologie bezeichnen, die gerade solche auch feministischen Strömungen aufgreifen oder vermeintlich feministischen Strömungen dann umwandeln in so einen Selbstappell, Selbstbestimmung, erfolgreich etc. Und von daher hat das immer so zwei Seiten, unter denen man das, glaube ich, auch betrachten und analysieren kann. Wobei ich nochmal grundsätzlich schon so ein Eingriff in so Popkultur oder auch kulturellen Bereich auch ein wichtiges Feld finde und es auch gut finde, wenn da feministische Politik betrieben wird oder Aktionen stattfinden. Also 90er Jahre Riot Girls war für mich schon ein wichtiger Bezugspunkt und wo Frauen praktisch öffentlich, die sich den Musikbereich nochmal erobert haben, eigene Konzerte veranstaltet haben. Und ich fand, das kann individuell, aber auch kollektiv eine Strategie sein, praktisch um sich nochmal selbst zu ermächtigen und auch Gehör zu verschaffen. Das Ganze hat dann halt wieder Grenzen und kann schnell umschlagen, finde ich, in so eine neoliberale Strategie, dass es vermarktbar wird, dass es hip ist etc. Das hatte Tina ja auch am Ende bei unserem Fazit schon genannt. Und das muss man, glaube ich, wirklich im Einzelnen gut betrachten. Ja, die Stichwörter sind ja jetzt schon gefallen, auf die wir gerne reagieren würden. Und zwar gab es ja gerade den Punkt von dem Widerstand im Bestehenden und der Überlegung, wie eine Praxis aussehen kann, sich mit Geschlecht auseinanderzusetzen. Und der trotzdem gleichzeitigen Angst, dass das, was man tut, immer wieder von der Kulturindustrie oder je nach Theorem von dem herrschenden System gegen sich gewandt wird. Gerade wurde es als eine neoliberale Logik bezeichnet, in der dann die Subversion in Form wieder auftritt und sich verliert und eben sich Logiken durchsetzen, die da auch drinstecken. Und da wäre jetzt natürlich die Frage anzuschließen, was ist denn das jetzt und wo kann man da gerade anpacken und was fällt uns denn dazu ein, weil das in der Diskussion leider aufgrund von Zeitproblemen nicht mehr geklärt werden konnte, dachten wir machen das jetzt einfach. Ja, ich glaube, für eine aktuelle feministische Praxis oder für das Finden von subversiven Elementen ist es auch wichtig, den Blick zu öffnen und eben Dinge in den Blick zu nehmen, die sich jetzt auf den nicht unbedingt explizit als feministisch bezeichnen würden. Spontan würde mir da momentan die Performance von Lady Gaga einfallen, die einfach von der nichts Natürliches mehr übrig ist, in dem, wie sie auftritt. Niemand weiß genau, wie sie genau aussieht und in jedem ihrer Videos ist sie im Grunde eine neue Person und auch ein neues Geschlecht. Und gerade beim Stichwort Cyborg macht sie extrem viel, vor allen Dingen im Video zu Born This Way, wo deutlich wird, dass sie in diesem Video einfach eine Art Roboter ist und nicht auf natürlichem Wege geboren. Cyborgs kann man hier erwähnen, die auch immer wieder als popkulturelles Mittel oder Bild angewandt werden, sind eben eine Mischung aus Organismus und Maschine und die brechen eben genau dort das zweigeschlechtliche System auf, wo es am wichtigsten ist, nämlich bei der Reproduktion, wo man am schlechtesten rauskommt. Cyborgs werden nicht geboren, brauchen keinen Vater, keine Mutter, sondern werden sozusagen hergestellt wie Maschinen eben. Und das ist ja auch total spannend im Zusammenhang mit ihrer Fanbase dann, ne? Oder der Diskussion im popkulturellen Diskurs, dass dann auch sich total unsicher ist, diese Frage, du hast aufgefallen, wie sieht die überhaupt aus und dass die sich immer anders performt und mal total femme, mal butchy, mal als Cyborg, also es ist total unklar. Wer ist das denn jetzt eigentlich, Lady Gaga? Genau, und dieses Natürliche, dieses Frauliche, auf das bei anderen Popstars immer wieder zurückgegriffen wird, fällt bei ihr völlig weg und sie macht das auch sehr deutlich und im Grunde würde ich auch sowas sagen, wie entweder sie selber oder ihr Umfeld hat sich mit feministischen Theorien auseinandergesetzt, anders ist das kaum zu erklären und politisch ist sie auch tätig, aber eher in der Homo-Szene sozusagen, da lehnt sie sich sehr weit aus dem Fenster und engagiert sich. Ja, und so sieht das aus. Zuletzt war ihr Engagement doch hier Don't Ask, Don't Tell, ne? Bei der amerikanischen Armee. Ja, und dann hat sie sich auch noch stark dafür eingesetzt, dass sich die New Yorkerinnen an ihre Senatoren und Senatorinnen wenden, um dort die Homo-Ehe als gleichberechtigt anerkennen zu lassen, was ja dieses Wochenende auch geklappt hat. Also in New York ist jetzt gleichgeschlechtliche Ehe legal. Also da ist sie auch auf Twitter immer sehr, zum Beispiel immer sehr am Schreiben. Ja. Und also sie erinnert einfach an die frühe Madonna, das, was Madonna inzwischen nicht mehr hatte, dieses Gay Rights Ding, da schwingt sie jetzt absolut zu auf. In all ihren Videos finden sich auch Zitate von Madonna und das brauchte man einfach wieder. Dieses wirklich, dieses absolute Mainstream Ding mit einer riesigen Fanbase, auf der mit Geschlecht gespielt und gebrochen wird, wo einfach das Potenzial da ist, dass sich auch ihre Fans einfach nicht, also dass sie die Möglichkeit sehen, aus ihren Geschlechterrollen in gewissem Maße auszubrechen und da eben sich ein Vorbild fassen und dass eben auch noch was anderes möglich ist als immer nur Mann oder Frau. Also Lady Gaga hat sich zum Beispiel auch als Mann schon abfotografieren lassen und so weiter und so fort. Also sie hat die allermeisten Brüche, die mir jetzt so einfallen würden, auch schon alle mal ausprobiert. Und ich fand gerade zu Born This Way, hat sie sich, als sie das erste Mal performt hat, hat sie sich in einem Ei reintragen lassen und hat gesagt, ja, so bin ich geboren worden. Also diese ganzen Anspielungen auf queere, feministische und so weiter Strategien finde ich bei ihr sehr deutlich. Und auch wenn das immer schnell abgelehnt wird, weil sie in ihren frühen Videos so halb nackt getanzt hat, jetzt natürlich auch nicht sehr viel anhat, wird das immer schnell abgetan als, ja, ist ja doch nur für den männlichen Blick und so weiter, aber aber der funktioniert dabei ja auch, ne? Also es ist ja genauso möglich, sie einfach als Frau, die so ein bisschen komische Klamotten anzieht, zu rezipieren und die da so eine komische Rolle fährt. Also das ist ja so ein bisschen dieses, wie bei Egotronic oder so auch. Also man kann, die Menschen hören sowieso das, was sie hören wollen. Aber zumindest sind da Potenziale, die wir Sachen für Leute eröffnen, das würde ich auch denken. Ja, das ist ja leider immer so, dass du diese ganzen Sachen, also ich würde jetzt Bruch im zweigeschlechtlichen, in der heterosexuellen Matrix nennen oder so in die Richtung, da kann man immer sagen, ja, das sehe ich nicht und das kann immer von Leuten ganz leicht ignoriert werden, eben weil die heterosexuelle Matrix so ein gefestigtes Ding ist, kann da sehr, sehr, sehr viel ignoriert werden. Also diese ganzen Brüche, die können genauso verpuffen, aber gerade Leute, die da vielleicht selbst jetzt sich da nicht so hundertprozentig reinpassen können, für die sehen das schneller oder eben auch andere, aber es kann immer schnell als Perversion und individuelles Problem abgetan werden, aber das ist ein Grundproblem an diesen Bruchstrategien, aber gerade so im Queer-Aktivismus und so liegen, glaube ich, auch die aktuellen feministischen Praxen, um eben auch nicht nur Frauenrechte einzufordern, sondern um auch Geschlecht allgemein brechen zu können oder irgendwann auflösen zu können. Ja. Eine andere dieser Praxen und die ja genau dasselbe Problem auch hat, wäre dann ja die der Slutwalks, oder? Also in Toronto, als das erste Mal dann vor allem Frauen und Transgender auf die Straße gegangen sind, um eben zu zeigen, dass nur weil sie sich, unabhängig davon, wie sie sich anziehen, das kein Vergewaltigungsgrund ist. Also lässt sich das so zusammenfassen? Ja, so ungefähr. Also in Toronto ging das vor ein paar Wochen los. Da hatte ein Polizist tatsächlich sowas in die Richtung gesagt, ja, wenn Frauen nicht vergewaltigt werden wollen, dann sollen sie sich einfach nicht anziehen wie Schlampen. Jetzt in Anführungszeichen, so hat er sich ausgedrückt. Und daraufhin ging eine Bewegung los und hat sich eben den Begriff der Schlampe oder eben auf Englisch Slut angeeignet. Und dann haben die eben Demos gemacht, die sich Slutwalks nennen. Das ist gerade eine Bewegung, die auch rund um die Welt geht. Die sieht dann in etwa so aus, dass sich alle sehr wenig anziehen, sich zum Teil sehr, sehr großartige Schilder basteln und sagen, ja, ich habe wenig an, aber das ist keine Einladung, um vergewaltigt zu werden. Viel ist, ja, also da geht es eben genau darum. Und das ist ja einfach vorherrschender Diskurs auch zu sagen, ja, aber guck mal, die hatte ja auch diesen kurzen Rock an. Also das kennt man ja schon seit Jahren, Jahrzehnten. So, und jetzt ist das die Praxis, die sich dem entgegenstellt und wird auch bald nach Deutschland und nach Hamburg kommen. Also in Deutschland hat man sich ja gerade auch geeinigt, der 13.8. soll das werden, in dem deutschlandweit dann auf die Straßen gegangen werden kann. Werdet ihr bei uns sicherlich auch und auch hier am Sender mitkriegen. Die Zeit ist so ein bisschen fortgeschritten. Ich würde denken, wir enden jetzt einfach auf Lady Gaga. Konsequent. Ja, finde ich sehr gut. Gut. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und hoffen einfach, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Entweder in der Teestube oder im Radio. Wenn wir dann das nächste Mal mit, wie auch immer die Veranstaltung heißen wird, zur Kritik der politischen Ökonomie dabei sind. Ja. Vielen Dank zum Zuhören. Ihr seid immer noch auf FSK 93.0. Besucht uns auf unserem Blog studentischesmilieu.wordpress.com. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen Veranstaltungen, den Mitschnitt von dieser Sendung und so weiter. Dort werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten und auch bei Facebook. Tschüss. It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. I'm gonna make it.